Die KP der Russischen Föderation und die Union der KP, KPDSU, schickten für das Monument der Zuze-Ideologie die Gedenksteine. Der Sekretär des ZK der KP der Russischen Föderation, Gazbek Daisayev, der als Leiter der Delegation der Vereinigung der Parteien Russlands und der GUS-Staaten die TVRK besucht, übergab am 28. März vor Ort einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter die Gedenksteine.